willkommen zur 40. Folge von Hoaxilla. Man mag es nicht glauben, wie immer mit der Hoaxmistress Alexa. Hallo alle zusammen. Und Alexander. Ja, 40 Jahre Hoaxilla. Moment. Ganz so weit sind wir natürlich noch nicht, aber 40 Folgen immerhin schon. Und der eine oder andere wird sich jetzt fragen, warum zelebrieren Sie jetzt die 40. Folge so toll und warum haben Sie... Ja, das weiß ich auch nicht so genau, warum eigentlich. Kann ich gleich erklären. Vor allen Dingen, warum wir euch über eine Woche oder über fast zwei Wochen jetzt wahnsinnig gemacht haben. Und das, wo ich doch immer so gerne plaudere, also so Geschenke und so Überraschungen, da bin ich gar nicht so gut drin. Also Folgendes hat sich ereignet. Wir haben einen sehr exklusiven Interviewpartner angefragt, ob er sich vorstellen könnte, zum einjährigen Jubiläum von Hoaxilla ein Interview mit uns zu machen. Was zum einjährigen oder danach? Genau, also im Mai ansteht. Und wir haben eine Zusage gekriegt, aber wir haben die Zusage gekriegt, ich habe die nächsten 14 Tage Zeit. Und dann war für uns klar, da müssen wir zugreifen, wir müssen dieses Interview machen. Und dann bot es sich einfach an, zum 40. Jubiläum sozusagen dieses Interview zu machen. Und wir lösen jetzt auch gerne... Jetzt spann doch die Leute nicht auf die Folter. Ja, wir lösen es jetzt ja auch auf. Also, der ein oder andere von euch wird ja unser großes Vorbild auch kennen, den Skeptics Guide to the Universe. Und sicherlich haben wir das oft genug erwähnt, dass das unsere Inspiration für unseren kleinen Podcast ist. Und da ja auch Hoaxilla ein Podcast mit einer Frau ist, haben wir gedacht, es wäre doch schön passend. Ja, ganz neue Informationen. Eine skeptische Frau, eine andere skeptische Frau mal zu interviewen. Und es ist uns tatsächlich gelungen, the original skeptic, Rebecca Watson, vor das Mikrofon zu bekommen und ein Interview mit uns zu machen. Unglaublich nett. Unglaublich nett, ja. Total interessant und das war für uns eine besondere Ehre und ist es auch immer noch. Und ihr könnt euch dieses Interview im Special-Bereich anhören oder aber wir haben das auch in den Podcast-Feed dann mit eingebunden, euch dann eben mit runterladen. Das ist eine komplett englischsprachige Folge, sowohl mit einem englischen Intro als auch Outro. Also doch so ein kleines Hoaxilla International dann geworden. Und das Interview war hochinteressant. Mhm. Wir waren so ein bisschen mit schlotternden Knien dabei, dieses Interview zu machen. Und aber es ist ein ganz tolles Interview geworden und sie Rebecca, weil sie einfach ein Profi ist. Ja, und sie hat einfach sehr viel zu sagen. Das muss man immer so lassen. Und es war ganz schön, dieses Interview zu machen. Und das ist eben das große Special. Wir haben das letzten Sonntag spätabends aufgenommen. Rebecca ist zurzeit an der Ostküste in Amerika und mit Zeitverschiebung und all diesen Dingen war es nicht ganz einfach, aber wir haben es hinbekommen. Ja. Also das große Geheimnis, jetzt wisst ihr, mit wem wir das Interview gemacht haben. Wahrscheinlich haben jetzt schon viele Leute ausgemacht und hören gar nicht mehr diese Folge. Hören Sie erstmal das Interview an. Das glaube ich auch. Aber das ist nicht das Einzige, was sich in der letzten Woche ereignet hat. Es lohnt sich hier auch noch ein bisschen zuzuhören. Genau, denn wir haben eine Premiere auch im normalen Hoaxilla-Podcast. Wir haben ein neues Segment in der 40. Folge, was wir versuchen zu etablieren und auch häufiger zu einzubringen. Nämlich, es wird nachher Hoaxilla on Tour geben. Ja, für diejenigen, die denken, dass Skeptiker und Leute, die Podcasts aufnehmen, immer nur in der Stube hocken und nie irgendwo hinfahren und Feldforschung betreiben, das ist passé. Wir machen das ab jetzt. Genau, denn wir sind unterwegs gewesen und haben uns Marc Benecke angehört, den Kriminalbiologen in Emstetten in der Nähe von Münster hat er einen Vortrag gehalten zum Thema Vampirismus und darüber werden wir gleich so eine kleine Rezension abliefern. Und wir haben aber grundsätzlich sowieso auch im Rahmen dessen noch so eine Überlegung angestellt, also Alex hat schon gerade angedeutet, wir werden, wenn solche Events sich für uns ermöglichen, auch selber unterwegs sein. Wir denken da an Esoterikmessen oder genau, so. Genau, vor allen Dingen eher solche Sachen, die man wirklich mal vor Ort untersuchen sollte. Genau, also wenn ihr da auch Termine mal habt und das immer könnte her man damit, von Münster aus vielleicht mal erreichen oder Vorträge oder solche Dinge, wo ihr sagt, oder wenn euch was begegnet und ihr denkt, das kommt mir ein bisschen merkwürdig vor, da sollte man mal reingucken, mal schauen, was das ist. Dann sagt uns Bescheid. Genau, schreibt uns eine E-Mail. Und zum anderen ist es so, wenn ihr selber irgendwo wart, dann auch dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Wir werden Hoaxilla on Tour auch so vielleicht in Interviewform gestalten. Da haben wir jetzt Überlegungen, dass wenn jemand irgendwo war auf einer Esoterikmesse oder einen Vortrag gehört hat, er uns darüber berichten kann. Dann schreibt uns einfach eine Mail an info@hoaxilla.de und dann werden wir immer so ein kurzes Interviewsegment 5 bis 10 Minuten einbauen, wo ihr dann mal darüber sprechen könnt. Eine Einschränkung vielleicht noch, da wir ja dummerweise auch noch sowas wie einen normalen Job haben, sollte vielleicht der Termin nicht zu kurzfristig uns übermittelt werden und vielleicht auch nicht unbedingt Dienstagmorgen um 9 liegen. Dann wird es für uns ein bisschen schwierig, da hinzufahren. Genauso mit Sachen, die irgendwie in England stattfinden oder so. Da können wir da spontan vielleicht nicht unbedingt rüber. Das müssten wir von langer Hand planen. Es sei denn, und da kommen wir zum nächsten Punkt, vielen Dank an all diejenigen, die in dieser kurzen Zeit uns schon geflattert haben. Ihr flattert uns so ganz massiv. Man kann da auch donaten, dass wir unseren Job an den Nagel hängen können. Und da machen wir das natürlich ja, Vollzeit. Genau. Und dann reisen wir auch für euch um die Welt, wenn ihr uns das finanziert. Also das ist dann gibt es auch zwei Folgen pro Woche. Das wäre dann so. Überlegt euch das. Wer sagt, der Buxilla ist viel zu selten dran, dann überlegt euch, eine Spende zukommen zu lassen. Und jetzt dann müssen wir aber aufhören, rumzuspinnen. Ja, also fassen wir nochmal zusammen. Wenn ihr irgendwie eine Esoterikmesse hattet, die ihr besucht habt, einen Vortrag von einem Paramediziner, der Schwachsinn erzählt hat, wenn ihr irgendwelche Begegnungen hattet in Schulen, wo irgendwelche Homöopathen unter Gott bewahren. Oder wenn die Zeugen Jehovas mal wieder bei euch geklingelt haben. Ja, aber nicht die Zeugen Jehovas, die klingeln ja ständig und überall. Da machen wir also nur in Zeugen Jehovas. Dann machen wir fast auf, ne? Dann schreibt uns eine E-Mail an info@huxilla.de und wir werden darauf reagieren. Seid nicht böse, wenn wir sagen, ah, das passt gerade nicht rein oder zu kurzfristig oder sonstige Dinge. Aber vielleicht wird es tatsächlich so sein, dass der ein oder andere dann vielleicht die Gelegenheit bekommen, mit uns auch ein Skype-Interview zu machen. Und wofür wir generell anregen wollen, also hechelt nicht irgendein Stardom hinterher, dass ihr in einem Podcast auftreten wollt, und das wollen wir auch gar nicht motivieren. Aber grundsätzlich, wenn ihr solche Veranstaltungen seht, vielleicht mal auch, fahrt da mal hin und stellt auch skeptische Fragen und fragt doch mal nach bei irgendwelchen Paramedizinern, die vorne sich hinstellen und sagen, sie können Krebs heilen, warum immer noch so viele Menschen auf der Welt sterben, auch in jungen Jahren, warum sie denen dann gerade nicht helfen können. Seid mal ein bisschen unbequem und tut euch in der Szene vielleicht auch mal ein bisschen um, und selbst wenn das dann nicht hier bei uns im Podcast landet, ob das überhaupt so toll ist, wissen wir ja gar nicht, ob ihr das überhaupt wollt. Aber das nochmal so als Aufruf. Geht mal ins Land, und darum geht es uns eigentlich hier auch, nämlich den Skeptizismus etwas zu verbreiten und viel, viel, viel mehr Leuten das wissenschaftlich-kritische Denken näher zu bringen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, um das es gehen soll, ne, Alexa? Genau. So. Ja, und das war das Wort zum Sonntag. War das Wort zum Sonntag, genau. So, und in dieser Einleitung verbirgt sich schon auch wieder ein schönes Geräusch für Stefan. Dann guckst du mal, was das für ein Geräusch war. Ja, da ist es ja schon fast Ostern, obwohl Ostern ist ja völlig unwichtig, aber wir erwähnen es trotzdem. Genau, dann kommen wir also jetzt erstmal zum neuen Segment, nämlich Huxilla on Tour. Und dann geht's natürlich wie gewohnt weiter mit der Story der Woche. Das machen wir alles wie gehabt. Aber heute neues Segment, Premiere, Huxilla on Tour. Huxilla on Tour. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Huxilla. Ich bin Marc Benecke, Kriminalbiologe, und habe gerade einen Vortrag über Vampire gehalten, und ich grüße euch sehr herzlich. Weiter einschalten, weiter zuhören, weiter mitmachen, weiter skeptisch sein. Ja, das war er nämlich schon, der Herr Benecke, der Kriminalbiologe. Vielen Dank, Marc, nochmal, dass du den Gag da mitgemacht hast und einen kurzen Jingle für uns eingesprochen hast. Bei der Gelegenheit, cool, unabhängig gleich von der Rezension, wir haben mit dem Herrn Benecke noch ein heißes Eisen im Feuer, über das wir im Moment noch nicht reden können. Wir haben da noch was vor. Da kommt noch was, ja. Genau. Das dauert aber noch ein bisschen. Genau. Also insofern... deshalb. Ja, Alexa, was sagen wir denn über den Vortrag des Herrn der Maden? Ja, so war es ja irgendwie angekündigt hier im Internet. In Emsdetten, für alle, die sich hier im Münsterland nicht auskennen. Kurz vor der holländischen Grenze, kleines Kaff mit, weiß ich nicht, 50.000 Einwohnern. Oh, jetzt musst du aber aufpassen, nicht, dass die Emsdettener hier in Scharen E-Mails schreiben. Ja, sollen sie mal machen. Alle E-Mails bitte an info@huxilla.de. Beschwerden. Und alle Emsdettener können sich auch im Forum registrieren und da mit uns diskutieren. Nein, Emsdetten, ganz lauschiges Städtchen hier im Münsterland, aber... Ja, diese Stadthalle war auch ganz cool, wo das war. Ja, kann man so sagen. Ich glaube, die nennen das immer Lichthof in Emsdetten, obwohl das gar nicht so heißt. Aber die sagen das immer, das war im Lichthof. Okay, hört sich gut an. Ja, waren so rund 250, 300 Leute vor Ort. Ja. Und was sagen wir dazu alle? Also ich fand es wirklich höchst interessant, nicht aus den Gründen, die man jetzt wahrscheinlich vermuten würde. Also ich muss einmal sagen, klar, der Vortrag selber war höchst spannend. Wissen wir denn, ob alle jetzt Herrn Benecke kennen und wissen überhaupt, wer das ist? Vielleicht sollten wir das noch einmal zur Sicherheit mit zwei Sätzen beschreiben. Echt? Also, ach komm. Also Herr Benecke, der Marc, der ist... Seines Zeichens Kriminalbiologe, also forensischer Entomologe. Genau, und beschäftigt sich primär also wirklich damit, Tatorte und Leichen zu begutachten. Ist vereidigter Sachverständiger hier in Deutschland vom BKA, arbeitet aber auch im International, Ausland. Und immer wenn man einen unklaren Todesfund hat zum Beispiel, dann wird zum Beispiel Herr Benecke dazugerufen. Und er hat auch beim FBI gearbeitet und... Ja, er hat bei seiner Vortragsreihe, die er hat, also leider sind jetzt keine aktuellen Termine mehr da, sonst hätten wir gesagt, wo ihr ihn noch sehen könnt. Genau, das war das Ende der Tour mehr oder weniger. Genau, hat er so 10, 12 Vorträge, die er halten kann. Er lässt dann immer darüber abstimmen, welcher Vortrag gehalten wird. Ja. Und untermauert das dann natürlich immer mit Fotos, die er selber gemacht hat, wo er selber recherchiert hat. Und das ist so der Inhalt seines Vortrages. Das Ganze ist natürlich auf seine Arbeit bezogen, also hat mit Leichen zu tun, aber das mal vorab, für mich damals der Grund, nicht Medizin, sondern Psychologie zu studieren, war, dass ich eigentlich nichts mit Leichen zu tun haben wollte, dieser Prep-Kurs, wo man also am Anfang des Studiums Leichen aufschneiden muss, hätte mich völlig abgeschreckt. Aber das war völlig in Ordnung und er hat das so gut gemacht und so pietätvoll auch gemacht, dass man das gut ertragen konnte. Ich habe mir ja vorhin schon vorgegriffen, ich muss an dieser Stelle noch was dazwischen schieben. Ich liebe das Hintergrundbild. Ich liebe das Bambi-Hintergrundbild, was beim Vortrag zwischen den Leichenbildern die ganze Zeit zu sehen war. Ich muss es sagen, ich kann nicht anders. Ich finde es einfach cool. Ja, genau. Der Vortrag besteht nämlich im Prinzip aus einer Präsentation mit Laptop und Beamer und das Hintergrundbild, was also immer dann kommt, wenn Marc was erzählt, ist letztendlich so eine schöne gezeichnete Disney Wallpaper mit Bambi und Klopfer und alles in schönen Disney-Farben und das ist wirklich so, wie wir das beschreiben. Ja, also das stimmt, das ist ein toller Kontrast. Aber ich hatte vorhin schon angefangen, also ich fand den Vortrag selber sehr, sehr interessant. Das Thema war Vampirzeichen. Und muss sagen, also da wir uns ja mit dem Thema schon so ein bisschen beschäftigt hatten und ich auch während meines Studiums und so weiter, waren mir einige Dinge bekannt, wenn auch ich sie noch nie so illustriert gesehen habe anhand von Bildern. Genau. Da waren allerdings auch einige Sachen dabei, die mir noch nicht so klar waren und die ich wirklich super spannend fand. Aber was ich eigentlich mitgenommen habe von diesem Abend ist, dass er dem Publikum fast ganz ohne, dass das Publikum das gemerkt hat, das kritische Denken beigebracht hat. Ja, das war wirklich faszinierend. Also was Wissenschaftskommunikation und Didaktik anging, haben wir da einiges mitgenommen, wirklich. Das war wirklich gut und ich kann euch also auch empfehlen, also Marc ist ja nicht unumstritten, durch sein Auftreten, durch sein Aussehen gibt es auch Leute, die da so ein bisschen irritiert manchmal sind, aber was er sehr, sehr gut macht und ich will uns jetzt nicht irgendwie überhöhen oder ihn herabsetzen oder uns auf einen Level setzen, soweit möchte ich gar nicht gehen, aber Wissenschaft kann Spaß machen und Wissenschaft zu vermitteln und wissenschaftlich kritisches Denken, Hypothesendenken zu vermitteln, das ist ja das, um was es uns hier geht. Das hat er uns wirklich vorgemacht sozusagen. Und das macht er da auf alle Fälle und ich habe auch mitbekommen im Publikum so rings um uns herum, teilweise waren die Leute auch ein bisschen genervt davon, die hatten da wirklich so eine voyeuristische Freakshow erwartet, irgendwelche verfaulten, verwesten Leichen, die da aneinander gereiht werden und er hat das aber wunderbar gemacht und hat also dann schwierige Situationen geschildert und dann war der entscheidende Satz und das ist ein ganz entscheidender Satz, den man sich auch selber vielleicht immer wieder vor Augen führen muss. Was würde ein 6-jähriges Kind dazu sagen? Also man kommt an einen Punkt, wo ein Rätsel, ein scheinbares Rätsel ist und man muss eine Antwort finden auf eine Frage und dann war immer sein Satz im Vordergrund, was würde ein 6-jähriges Kind tun? Also eine vorgefasste Meinung, eine Beeinflussung jedweder Art, die von den Fakten ablenkt, ist durchaus schlecht. Ja, also insofern lohnt sich schon alleine, um das mal mitzubekommen, sicherlich einen Vortrag von Marc Benecke, sich das mal anzuhören. Und es lohnt sich auch dabei, mal so ein bisschen das Publikum zu beobachten. Das war höchst spannend. Ja, also für alle Skeptiker oder angehenden Skeptiker können wir das nur dringend empfehlen, ihn mal sich anzuschauen. Und wie gesagt, wie ihr gemerkt habt. Mal abgesehen davon, dass er super nett ist. Ja. Wirklich. Genau, also. Und sich auch für seine Fans sehr viel Zeit genommen hat, vor, während und nach dem Vortrag, muss man schon sagen. Also in der Pause hat er Autogramme gegeben, vorher und nachher. Und das war schon recht cool. Ja, das war schon sehr nett. Und wir hatten dann tatsächlich die Gelegenheit, mit ihm noch nach der Veranstaltung ins Gespräch zu kommen und haben noch ein paar Minuten mit ihm und seiner Frau, der Lydia, schöne Grüße nochmal an dieser Stelle an die beiden verbringen dürfen. Und das war wirklich super nett. Und wahrscheinlich hätten wir da auch noch ein paar Minuten länger gestanden, wenn die beiden nicht nach Hause gewollt hätten. Ja, und den verdienten Feierabend, ja. Und auch wir nicht unseren Bürojob am nächsten Morgen wieder früher hätten antreten müssen, weil es dann doch schon so gegen 12 Uhr dann letztendlich an dem Abend ging. Also, halten wir fest, Marc Benecke, durch seine RTL-Auftritte vielleicht auch manchmal ein bisschen kritisch gesehen, aber grundsätzlich in seinen Vorträgen, so wie wir ihn erlebt haben, war das ganz toll und er hat Wissenschaftskommunikation, kritisches Denken, alles mitvermittelt und das war nicht nur unser Eindruck, sondern er sagt uns hinterher auch, dass das eigentlich auch das ist, was er gerne machen möchte und sicherlich muss Wissenschaft in der Uni hoch vergeistet stattfinden, das ist ganz klar so, aber Wir sollten uns auch immer wieder alle hinterfragen als Akademiker, als Wissenschaftler, ob es nicht manchmal auch Sinn macht, das nett zu gestalten, das interessant und in dem, wo man sich gut auskennt, einfach auch mal dem Affen Zucker zu geben, so ein bisschen auf die Mathe nicht, einzugehen. Genau. Und wenn da von diesen 250, 300 Leuten vielleicht da 20 was mitgenommen haben in dieser Richtung, dann hat man sein Ziel erreicht und das ist ja auch genau der Grund, warum wir Hoaxilla machen. Also insofern hat sich das gelohnt und das ist nochmal... Würden wir jederzeit wieder empfehlen. So ist es. Wir werden uns das auch wieder angucken bei Gelegenheit, wenn mal wieder eine Tour ist. So, dann haben wir das neue Segment abgeschlossen. Die Folge wird länger, das wird vielleicht dem einen oder anderen jetzt aufgefallen. Und dann würde ich sagen, Alexa, machen wir jetzt erstmal wie gewohnt zunächst die Story der Woche. Genau. Die Story der Woche. In der Story der Woche begeben wir uns diesmal in schöne Österreich und zwar zum Untersberg in der Nähe von Salzburg. Dort sollen 1987 drei Menschen auf mysteriöse Art verschwunden sein. Sie hätten dort angeblich nach geheimnisvollen Plätzen und Höhlengängen gesucht und man hat dann später nur noch das Auto gefunden, was dort abgestellt war vor dem Berg. Aber die Personen sind lange Zeit nicht aufgetaucht. 3 Monate später erst hat man nämlich wieder ein Lebenszeichen von einer dieser Personen bekommen. Und zwar hat die sich gemeldet über das Radio Norddeich und es ist dann hinterher herausgekommen, dass die 3 Personen in Ägypten aufgetaucht sind und sie seien dann mit einem Schiff vom Roten Meer aus auf dem Weg nach Alexandria gewesen. Und dort sind sie dann beim deutschen Konsulat vorstellig geworden und konnten so nach Deutschland zurückkehren. Und keine dieser 3 Personen hat jemals darüber gesprochen, was in diesem Berg passiert ist. Spooky. Ja, der Untersberg hat aber ohnehin einen ganz geheimnisvollen Ruf. Da können wir vielleicht später nochmal ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Machen wir dann hinterher eine Auflösung. Genau. Eine. Ja, dann kommen wir doch erstmal jetzt zum Thema der Woche, nämlich Gravitationsanomalien und was es damit auf sich hat und was sich dahinter verbirgt. Machen wir dann im Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, Gravitationsanomalien, Alexa. Ja, oder auch Mystery Spots. Ja, das hast du ja rausgesucht und wolltest das Thema unbedingt diese Woche behandeln. Und dann würde ich auch dir erstmal das Feld geben, dass du vielleicht mal die Einführung machst und sagst, worum geht es denn da so genau? Es soll Orte auf der Welt geben, an denen die normale Gravitation, wie wir sie kennen, aufgehoben zu sein scheint oder auf sonstige Art und Weise nicht mehr richtig funktioniert. Das bedeutet im Klartext, wenn man eine Flasche auf den Boden legt, dann rollt sie bergauf oder auch Wasser würde bergauf fließen. Und bei Autos ist es sogar so, wenn sie in einen Leerlauf abgestellt werden im Leerlauf, dann rollen sie rückwärts den Berg hoch zum Beispiel. Mhm. Oft sind diese Orte auch mit sagenhaften Geschichten verbunden. Es gibt dann zum Beispiel gerade bei Autos, die dann auf widernatürliche Art verschoben werden, die Erklärung, dass da ein ruheloser Geist am Werk ist. Also entweder er schiebt das Auto aus dem Weg, weil dem Auto sonst was passieren würde und den Insassen, wenn es ein netter Geist ist sozusagen oder wenn es ein böswilliger Geist ist, dann verschiebt er das Auto, damit es dann irgendwo runterrollt oder was weiß ich, sonst was passiert. Wir glauben natürlich nicht an Geister. Also das haben wir ja schon öfter mal unter Beweis gestellt. Also muss es Infraschall sein. Genau, es ist Infraschall, richtig. Okay, damit wäre die Sendung dann zu Ende. Nein, diesmal ist es kein Infraschall, aber klar, Geister als Erklärung scheiden natürlich aus. Ja. Aber wenn man sich mal ein bisschen umtut, es gibt tatsächlich dieses Phänomen. Ja, also genau. Irgendwas der ganzen Welt verteilt. Ist ungewöhnlich und irgendwas muss ja dran sein. Und wir wollen mal versuchen, heute im Themenschwerpunkt der Sache mal nachzugehen und mal festzustellen, was es denn sein könnte, was diese Effekte hervorbringt. Mhm. Vielleicht geben wir euch mal einen kurzen Überblick, wo überall auf der Welt solche Anomalien auftreten. Erstaunlich zahlreich, ja. Genau, also in den Vereinigten Staaten, dann nach dem ersten Screening, was wir so durchgeführt haben, gibt es alleine 27 Stellen in den USA, wo es solche Anomalien geben soll. Einer der bekanntesten Plätze ist der sogenannte Oregon Vortex. Ja, das ist eine runde Anomalie sozusagen. Das ist ein sehr runder Punkt in der Umgebung, der sozusagen in einem verwirbelten Kraftfeld existieren soll. Und dort sind die Gesetze der Physik völlig ausgehebelt. Genau, so erklären das zumindest die Esoteriker, natürlich, die da immer hinreisen. Und was passiert da? Es ist so, dass Menschen in Abhängigkeit von ihrer Position ihre Größe verändern. Das heißt, wenn also zwei sehr unterschiedliche oder auch zwei gleich große Menschen sich hinstellen, dann ist der eine auf der linken Seite größer als der auf der rechten Seite. Und wenn man dann die Welt so wechselt, ist es dann genau umgedreht. Was da möchte ich gerne mal hin, vielleicht wäre ich dann größer endlich mal. Ja, genau. Und ein Besen zum Beispiel, da gibt es also auch eine Hütte, die so ganz schief ist, die da noch hängt, so am verbogen ist irgendwie. Und in dieser Hütte kann man zum Beispiel einen Besen auch so auf seine, wie sagt man dazu? Die Bürste. Auf die Bürste stellen und dann steht der Besen aufrecht auf der Bürste. Und das ist nicht so ein breiter Straßenfegerbesen, wie wir den haben, sondern eher so ein Besen, der so breit ist. Und der bleibt da also auch stehen. Und wenn man so Not in dieser Hütte herunterhängen lässt, hängt es also auch total schief und gar nicht gerade und was also sehr, sehr ungewöhnlich ist. Ja, und was das Ganze aus der Sicht der Esoteriker sein soll, das hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, nämlich ein verwirbeltes Kraftfeld. Deswegen auch im Englischen Vortex. Genau. Aber das Phänomen ist eben nicht nur auf die Vereinigten Staaten reduziert. Es gibt überall auf der Welt Plätze. In China gibt es zum Beispiel einen Fluss, der so um die 60 Meter lang bergauf zu fließen scheint. Wow. Wo man also eindeutig sagt, der Fluss geht den Berg hoch und das Wasser fließt aber in die Richtung, wo es bergauf geht, was ja völlig ungewöhnlich ist. Genau. Und auf den Philippinen soll es auch eine Straße geben, in der Nähe von Los Baños, die auch von dieser Anomalie betroffen ist. Und dort würde zum Beispiel, wenn man eine Flasche auf den Boden legt, die würde dann auch aufrollen. Genau. Ein weiterer Ort, wo das vorgekommen ist, ist in Polen, in der Nähe des Kurortes Karpacz, am Fuße der Schneekoppe. Ich hoffe, ihr habt den Ort richtig ausgesprochen. Und auch da gibt es dann eine Straße, die so eine Anomalie aufweicht. In Italien gibt es die Via dei Laghi. Ich hoffe, auch das habe ich richtig. Laghi. Am Rand des Albaner Sees, 60 Kilometer südlich von Rom. Auch da wieder das gleiche Phänomen. Und also auch in Deutschland. Ja, genau. Jetzt sagt ihr bestimmt nämlich, da muss ich ja um die ganze Welt reisen, um sowas mal zu sehen. Nee, müsst ihr nicht. Gibt's hier auch in Deutschland. Und zwar, wenn man sich mal ins tiefste Schwabenländle begibt, dann kommt man ins Albacher Tal und dort gibt es einen Fluss, der ebenfalls flussaufwärts fließt sozusagen. Genau. Und in Butzbach in Hessen gibt es die L3053, eine Landstraße, wo also auf einem Abschnitt, der ungefähr 1 bis 1,5 Kilometer lang ist, eben auch so Anomalien auftreten sollen. Genau. Wir wollen aber Schottland noch ganz schnell erwähnen. Ja. Dort gibt es eine Straße, die an einem Berg vorbeiführt. Das ist ein sehr bekanntes Phänomen, auch Electric Breg genannt. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und dort ist auch ganz eindeutig eine Gravitationsanomalie zu beobachten. Ganz genau. Also es gibt also viele, viele Orte auf der Welt, überall verteilt, wo das auftritt. Also nicht ein Platz auf der Welt, wo das ist. Und man muss sich jetzt natürlich fragen, was für Erklärungen gibt es für dieses Phänomen. Und wenn wir uns da zunächst mal unseren Freunden mit den Wünschelruten und Pendeln zuwenden. Genau, die natürlich die absolut richtigen Mittel haben, um sowas mal auszumessen. Ganz genau, die haben eine ganze Reihe von Erklärungen nämlich dafür. Und die klingen auch in ihren Kontexten sicherlich sehr, sehr gut. Wir haben da zum Beispiel die immer gern genommenen Wasseradern oder auch elektrischen Adern, die Kraftfelder, die durch die Erde fließen, das ist also eine sehr schöne Erklärung, warum das sein kann. Aber sie haben natürlich auch noch mehrere Ideen. Alexa, vielleicht hast du auch noch ein paar auf der Pfanne. Genau, es gibt da auch magnetische Berge, die in der Nähe sein sollen oder Metalle im Boden und die natürlich diese ganzen physikalischen Anomalien auslösen sollen. Genau, ja. Und die Plätze als solche werden für die Anhänger von parawissenschaftlichen oder also esoterischen Dingen als Orte der Kraft bezeichnet, also ungewöhnliche Orte mit schamanistischem Hintergrund teilweise. Und ja, auch die Esoteriker haben natürlich versucht, mit wissenschaftlichen Methoden der Sache auf den Grund zu gehen. Und wer jetzt die ganze Zeit schon sagt, leg doch mal eine Wasserwaage hin, dann sehen wir ja irgendwie. Das ist natürlich gar nicht möglich, weil Eine Wasserwaage wäre auch von diesem Phänomen betroffen und somit kann sie auch nicht dazu dienen, das Ganze dann auszumessen. Ganz genau, nicht? Denn also eine Wasserwaage würde dann dementsprechend das anzeigen und wäre betroffen von der Gravitationsanomalie. Also manche Esoteriker Chemiker, die es dann versuchen, ein bisschen wissenschaftlicher anzugehen, die benutzen auch sowas wie einen Pendelgravimeter, um einen solchen Ort auszupendeln. Aber ein solches Gerät liefert natürlich viel zu genaue Messwerte, um überhaupt irgendwas aussagen zu können. Oh, ungenauer, nicht genauer. Habe ich genau gesagt? Das genau gesagt, Willen, ja. Denn das Problem ist mit einem Pendelgravimeter, das werden wir mal verlinken, auch im Forum, dass ihr euch das anschauen könnt bei Wikipedia, und dann sind unten drunter so mal ein paar Versuchsaufbauten. Da muss man schon relativ komplexe und aufwendige Versuchsaufbauten haben, um damit ganz genaue Ergebnisse zu erzielen, und das kriegen die nicht, vor Ort kriegt man das eben nicht so schnell hin. Da muss man eigentlich schon fast Laborbedingungen für haben. Ja, aber wie denn nun? Was ist es denn nun? Ja, was sagen wenn wir jetzt dazu, so als skeptische, naturwissenschaftlich angehauchte Menschen? Ja. Und das Erste, was wir dazu sagen können... Und die Gravitation ist tatsächlich nicht überall auf der Erde gleich. Genau. Das muss man den Leuten, die an sowas glauben, natürlich zugestehen. Tja, da seid ihr jetzt wahrscheinlich auch überrascht oder auch nicht, je nachdem, ob ihr mit dem Thema beschäftigt. Aber es ist in der Tat so, dass die Gravitation an den Polen, also Nord- und Südpol, am allerhöchsten ist. Mhm. Also Neuschwabenland, nicht? Also wenn man da die Flugscheiben ans Fliegen bringt, dann hat man den höchste Erdgravitation überwunden. Wer jetzt sich fragt, worüber ich rede, eine der vergangenen Folgen, könnt ihr euch da mal anhören. Genau. Und wenn es am Pol am höchsten ist, dann kann man fast schon auf den Schluss schließen, wo es am niedrigsten ist. Alexa, wo ist die Gravitation? Am Äquator. Genau, mhm. Da ist nämlich die Erdschwere am geringsten am Äquator. Und das macht es zum Beispiel jetzt notwendig. Wir sagen ja immer, die Gravitation nur liegt fest. Da mhm. werden jetzt wieder Vorsitzende sagen, ja, kenne ich, ist Komma so und so viel. Man hat sich Gott sei Dank mal irgendwann international auf einen Wert geeinigt, also eine Normalerdschwere G. Und das sind 9,8 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Ganz genau. Aber das ist in der Tat eine Art Mittelwert oder mhm. ein Richtwert, auf den man sich geeinigt hat. Und das sollte man dabei berücksichtigen, wenn wir davon sprechen, dass es also immer 1 G sind, 9,8 Meter pro Sekunde Quadrat sind. Denn es gibt eben Schwankungen. Und da ist jetzt die Frage, durch was entstehen denn diese Schwankungen und in welcher Größenordnung liegen diese Schwankungen vor? Darum müssen wir uns ja mal beschäftigen. Ja, also sie können entstehen einmal durch die Gezeiten. Dann können sie entstehen, weil eine ganz geringe Abhängigkeit vom Luftdruck auch gegeben ist. Mhm. Und man stellt natürlich fest, mit wachsender Höhe nimmt die Gravitation ab. Das heißt also, in der Nähe der Erdoberfläche nimmt sie um 3,1 Mikrometer pro Sekunde zum Quadrat pro Höhenmeter ab. Genau. Und das ist dann Mikrometer, um dass man das einordnen kann, das ist ein Tausendstel Millimeter. Nicht ein Tausendstel Meter, sondern ein Tausendstel Millimeter. Mhm. Also extrem kleine Abweichungen. Und das ist ja eigentlich auch klar. Also mit wachsender Höhe nimmt die Gravitation ab. Wer Ski fährt, zum Beispiel, also oben auf der Skihütten ist dann die Gravitation am allergeringsten. Aber es ist ja leider nicht so, dass man ohne Lift den Berg einfach hochlaufen gezogen werden könnte, sondern man muss schon auch eine Kraft haben, die einem da hochzieht. Es gibt dann noch ein, zwei andere Punkte, die eine Abweichung ergeben können. Also ganz grundsätzlich ist die abweichende Dichte der Erdkruste, die ja immer ganz interessant. Unterschiedlich dicht ist. Führt eben auch zu Abweichungen der Erdschwere. Und das ist in der Tat ein Fakt, den die Industrie und die Wissenschaft sich sogar wirklich zunutze macht. Denn das wird sogar untersucht. Da kommen wir gleich zu. Wichtig dabei ist eben, dass also alle Abweichungen wirklich im Bereich von tausendsten Millimetern pro Sekunde Quadrat in der Größenordnung sind. Also so extremst gering und eben viel zu gering, um eine Erklärung für die oben beschriebenen Phänomene zu gelten. Genau, aber für manche Dinge ist sowas auch ganz praktisch. Mhm. Man kann, also wie wir schon angedeutet haben, diese Abweichung in der Gravitation vom Weltall zum Beispiel aus per Satellit vermessen. Und solche Vermessungen sind enorm wichtig, zum Beispiel auf der Suche nach Ölvorkommen oder nach Salzanlagerungen oder eventuell um potenzielle vulkanische Aktivität feststellen zu können oder Erze zu finden. Und man kann sogar Strömung der Ozeane mit diesen Gravitationsveränderungen messen. Genau. Also insofern macht das durchaus Sinn, danach zu suchen, auch nach diesen geringen Abweichungen, denn da wird dann deutlich, was unterhalb der Oberfläche vielleicht andere Stoffe sind, die eine andere Dichte haben, und damit lohnt es sich dann irgendwelche Bohrungen oder Ausgrabungen zu starten. Ja, jetzt haben wir von ganz, ganz kleinen Abweichungen gesprochen. Wir haben aber dann ein Problem, wenn wir sagen, da ist eine sehr starke und zwar ganz punktuelle Abweichung in der Gravitation. Das ist physikalisch so gut wie überhaupt nicht möglich, weil man dann schon im weiteren Umfeld irgendwelche Veränderungen spüren und messen könnte. Genau, denn wenn man so eine starke Veränderung des Gravitationsfeldes auf einen Platz hätte, das würde ja bedingen, physikalisch, dass sich sozusagen im weiteren Umfeld das auf- bzw. dann abbauen müsste, je nachdem, ob von dem Punkt zugeht oder von dem Punkt weggeht. Und das ist eindeutig nicht nachweisbar, sodass man also auch nicht sagen kann... Der Größenordnung vor allen Dingen nicht. Genau, also man kann nicht sagen, ja, ihr könnt das nur nicht mit eurem Satelliten genau messen, weil... der Platz ist dann zu klein, das ist lokal so gering von der Ausdehnung her, funktioniert nicht, weil dann sich ringsrum was verändern müsste. Das heißt also, wir können jetzt eigentlich feststellen, dass eine eventuelle Erklärung solcher Mystery Spots nichts mit der Erdschwere zu tun haben kann. Obwohl sie veränderlich ist auf der Erde. So, das halten wir erstmal fest. Genau. Und dann kommen wir jetzt natürlich zu der logischen nächsten Frage. Was ist es denn jetzt? Was sorgt dafür, dass ein Auto den Berg hochrollt? Ja, das kann man relativ einfach erklären. Und zwar ist das Ganze eine optische Täuschung. Jeder von euch hat ja vielleicht schon mal was von diesen verrückten Häusern gehört oder war vielleicht sogar schon mal drin und hat gesehen, dass dann zum Beispiel Leute auf einmal an der Decke sich hinsetzen können oder dass man völlig aus dem Gleichgewicht gerät, weil man eine total schiefe Straße lang geht oder einen Weg lang geht oder einen Flur lang geht, in dem alles schief und krumm ist und man völlig verwirrt wird. Und ein ähnliches Phänomen treffen wir hier auch an. Denn der Mensch ist immer nur dann gut, wenn er eine Steigung oder ein Gefälle oder eine Schräge erkennen soll, wenn er einen Bezugspunkt hat. Genau, das heißt also, der wahre Horizont muss da sein. Wenn der einem fehlt, dann ist man schon fast aufgeschmissen mit seinem Brainy, egal wie toll das Brainy ist. Aber dann kriegt das Gehirn sofort Probleme und sucht sich andere Bezugspunkte, um einzuschätzen, ist das ein Gefälle oder steigt da was an. Und das kann sofort problematisch werden, denn das kann auch zu einer Fehleinschätzung führen. Ja, und es gibt so ein paar Fälle, wo das dann besonders schnell passiert. Zum Beispiel, wenn die Ränder der Straße stark abfallen. Also man steht auf der Straße und links und rechts fällt das Gelände ab. Man hat den wahren Horizont nicht. Man hat vielleicht noch irgendwo ein Gebirge im Hintergrund. Und dann neigt man dazu, das falsch einzuschätzen. Das heißt also, wir nehmen Steigungen oder Gefälle im Gelände relativ zu anderen Strukturen war. Das heißt also, wie wir etwas wahrnehmen, hängt direkt von der Form der Umgebung ab. Genau. Und der wichtigste Orientierungspunkt, wie wir schon gesagt haben, ist der sichtbare Horizont. Genau, und wenn der wahre Horizont nicht sichtbar ist, orientiert sich unser Gesichtssinn an anderen Linien, zum Beispiel im Profil einer Gebirgs- oder Hügelkette, einem Flusslauf, Straßen oder Mauern oder Dächern von Häusern. Und wenn diese nicht horizontal ausgerichtet sind, sondern dann auch selber Neigungen aufweisen, dann haben wir ein Problem. Dann erscheinen sie uns anderen Strukturen relativ zu diesen Objekten als steigend oder fallend, obwohl sie in Wirklichkeit eben sein könnten sogar. Also selbst eine ebene Fläche könnte als steigend oder fallend wahrgenommen werden. Und wer jetzt sagt, oh, das ist aber jetzt ein bisschen Gehirnverrenkerei, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, da habt ihr völlig recht. Das kann man sehr schön sehen, genau. Genau, wir haben nämlich ein Video, das schon ganz lange bei uns im Forum gepostet worden ist, bei Skeptische Videos, das hat der Obi seinerzeit gepostet. Ein Video, was auch über die Arbeit der GWUB berichtet. Und das ist in 6 Teilen, das ist eine SWR3-Doku. Und im 3. Teil dieser YouTube-Aufteilung sozusagen geht es nämlich genau um das Phänomen. Da sieht man die wunderbare Straße bei Butzbach in Hessen. Genau. Und kann herrlich beobachten, wie die Flasche scheinbar bergauf rollt. Genau, das stellen wir dann auch mal ein, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Dann wisst ihr auch dann letztendlich ein Bild, wovon wir sprechen. Genau. Aber warum sind denn jetzt diese Orte, selbst wenn sich das doch eigentlich erklären lässt, woran das liegt, so beliebt? Und warum sind das solche Magneten für Touristen, möchte ich jetzt mal sagen? Ich glaube, das liegt auch mit daran, dass wir uns gerne faszinieren lassen möchten von solchen mysteriösen Orten auf der Welt, dass wir ganz gerne haben, wenn Dinge vielleicht mal nicht erklärbar sind oder dass wir uns gerne verzaubern lassen. Und speziell jetzt im Fall von dem Oregon Vortex muss man natürlich sich auch mal fragen, cui bono, wem nützt denn das Ganze? Und dann würde man dann feststellen, dass die Betreiber damit natürlich einen riesen Reibach machen und das Ganze eine ziemliche Touristenfalle ist. Genau, und das Lustige ist eben, dass auch, das wird in dem Video, was wir verlinken werden, gezeigt, also die Bretter, auf denen dann die Leute stehen, die dann unterschiedliche Größen haben, werden dann tatsächlich auch mit der Wasserwaage ausgeloten. Das heißt, das ist absolut eben das Brett. Und wir haben es ja gerade schon erklärt, das Brett kann durchaus eben sein, aber trotzdem nimmt das Gehirn dann irgendwelche Gefälle oder Steigungen wahr. Das führt dann eben zu dieser optischen Täuschung letztendlich. Und so funktionieren wir halt. Da sehen wir, dass wir etwas angreifbar sind, was unsere Wahrnehmung angeht. Wir haben ja schon viele Beispiele von optischen Täuschungen gemacht und das bringt mich wieder dazu, ich gucke gerade so in unsere Bundeslade rein, dass wir ja schon immer mal eine Sendung über die menschliche Wahrnehmung machen wollten. Genau, und das False Memory Syndrome. Genau, das werden wir auch... Verlässlichkeit von Zeugenaussagen. Genau, das werden wir auch nochmal alles aufgreifen und nochmal zeigen, wo man sich dann seinen eigenen Sinnen nicht unbedingt sicher sein kann, auch wenn das nicht so schön ist, aber auch das gehört zum skeptischen Denken dazu, dass man sich dieser Sachen bewusst ist. Genau. Tja, dann haben wir, glaube ich, die Gravitationsanomalien heute dann behandelt und ich würde sagen, Alexa, wir lösen die Story der Woche dann nochmal auf und kommen dann langsam mit unserer Jubiläumssendung dann auch zum Ende. Ja. Die Auflösung. Sind 1987 wirklich drei Menschen auf mysteriöse Weise am Untersberg in Salzburg verschwunden und dann irgendwo in der Nähe von Ägypten wieder aufgetaucht? Ja oder nein? Um es ganz kurz zu machen, das ist eine wunderschöne Urban Legend, die ich aus dem Rolf-Wilhelm-Bredenich-Buch Die Spinne in der Juckerpalme zitiert habe. Das ist die Nummer 101 dort. Und man kann eigentlich viele Dinge an dieser modernen Sage festmachen. Also einmal kurz vorweg, das ist eine Geschichte, die 1987 durch die Zeitungen gegeistert ist. Diese drei Personen, das soll ein Münchner Ehepaar gewesen sein, sowie eine Freundin. Und alle drei hatten sich angeblich schon längere Zeit mit übersinnlichen Dingen beschäftigt und vor allen Dingen mit den Geheimnissen des Untersbergs befasst. Und wir haben es hier zu tun mit einer wunderbaren Berg- oder Höhlensage. Zu dieser Kategorie zum Beispiel gehört auch der Rattenfänger von Hameln, der die Kinder aus der Stadt Hameln dann in einen Berg führt, wo sie auf ewig verschwunden bleiben. Und genau in diesen Kontext passt auch diese Geschichte. Und der Untersberg ist dafür ein toller Schauplatz, weil dort angeblich seit langen Zeiten der große Kaiser Karl zum Beispiel auf sein Wiedererscheinen wartet und es sich seit jeher wunderbare Geschichten erzählen lässt. Es soll zum Beispiel ein Jäger einmal dort 4 Wochen verschollen geblieben sein und als er dann wieder erschien, da war das anlässlich seiner Seelenmesse. Anlässlich dieser Messe ist er in die Kirche getreten und hat erzählt, dass er in den Berg entrückt worden sei. Und ähnliche Dinge werden dort berichtet. Zum Beispiel ein Bergmännlein soll dort umgehen und Angehörige benachrichtigen, falls jemand dort verschollen ist und all solche Dinge. Also wer sich diesen Ort mal anschauen möchte, es ist landschaftlich bestimmt wunderbar und die neuere Esoterikbewegung hat da auch einen Kraftort draus gemacht. Das heißt also, man kann sich da auch wunderbar irgendwelche Phänomene angucken oder sich Geschichten erzählen lassen oder man kann da einfach nur Urlaub machen und wandern gehen. Ja, oder 2012 auf die Aliens warten. Ja, oder so, genau. Ja, damit kommen wir zum Ende der 40. Folge von Huxilla, die ja jetzt so ein bisschen zu einer besonderen Folge für uns geworden ist durch das Interview und das haben wir auch so ein bisschen zelebriert. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle diejenigen, die uns hören, die uns unterstützen, die uns im Forum per E-Mail, über Twitter oder sonst wie mit Links versehen. Genau, die uns flattern, die uns schon geflattert haben. Wir sind nach wie vor überrascht, wie warm ihr uns empfangen habt, wie warm ihr uns aufnehmt und dass immer wieder neue Leute dazukommen. Und wir können euch versprechen, wir werden noch lange, lange, lange Zeit so weiterbleiben. Wir haben. Ist das ein Versprechen oder eine Drohung? Ich glaube, für die, die sich das jetzt runtergeladen haben, ist das eher ein Versprechen, glaube ich. Ich hoffe mal, dass ihr das so entgegennimmt. Und wir stecken voller Ideen nach wie vor. Das neue Segment heute on Tour zeigt ja, dass wir auch durchaus mal eine Veränderung mit reinnehmen, ohne von unserer grundsätzlichen Struktur abzuweichen. Ich glaube nicht, dass es langweilig wird und wir werden uns immer bemühen. Uns auf jeden Fall nicht. Nee, uns auf alle Fälle nicht, weil am allermeisten lernen wir selber nämlich immer dazu und darum geht's ja uns auch, damit wir immer weiterkommen und Leuten, die uns begegnen, sozusagen dann die passenden Antworten auf irgendwelche komischen Fragen zu geben zu können. Also insofern vielen Dank nochmal für die Unterstützung bisher und auf die nächsten 40 Folgen mindestens und dann irgendwann kommt ja auch das 100-Jährige und so weiter und so weiter und so weiter. Also schöne Woche, auch wenn es bei uns hier gerade furchtbar anfängt zu regnen, gerade in Münster, wenn ich so aus dem Fenster schaue, hoffe ich, dass das Wetter nächste Woche besser wird, dass der Frühling endlich Einkehr nimmt und wünsche euch natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die wir zur Verfügung haben. Huxilla ist eine Record Show Production aus dem Jahr 2011.